Fanboys. Heute mit dem Dom. Ja, hallo. Und mit dem Tobias. Hallo. Und mit dem Martin. Hallo. Und mit dem Marcel, aber nur ganz kurz. haben wir einen Zahlenfakt? Wir haben einen Zahlenfakt vergessen, oder? Oh, 380 und kein Zahlenfakt. Ja, ohne Marcel ist halt kein Zahlenfakt. Marcel ist Mr. Zahlenfaktum. 380 mal hatten wir bis jetzt einen Zahlenfakt. Na, das stimmt nicht. Wenn man nach 380 sucht, dann kommt nur irgendwie so diese 380 ACP-Munition. Das möchte man auch nicht. Tja, Marcel, du siehst, ohne dich sind wir aufgeschmissen. Es gibt heute keinen Zahlenfakt. Kommen wir aber stattdessen. Krass, auch Images bei 380 sind diese Knarre. Ja. Und zwar alle. Ja. Als wäre 380 nur diese Knalle. Mhm. Automatic Colt Pistol. Na gut, dann skippen wir das einfach mal. Das skippen wir, aber dafür gibt es einen Nachtrag von eben jenem Marcel, der heute kurz dabei ist, aber eigentlich im Urlaub. Wir schalten live nach Spanien. Hallo Marcel, hier ein kleiner Nachtrag aus dem Urlaub zur Bioshock Collection, den ich in der letzten Folge vergessen habe. Wichtiger Hinweis, wenn man Teil 2 von Bioshock spielen möchte, erstmal alle Save Games von Teil 1 löschen, denn sonst beschwert sich die PlayStation, dass sie keinen freien Speicher mehr zum Speichern hat. Und dann darf man den Anfang von Bioshock 2 dreimal hintereinander spielen. Das war aus spielehistorischer Sicht vielleicht ganz interessant, aber ein normaler Spieler möchte das wahrscheinlich nicht. Soweit von mir. Viele Grüße. Wir hören uns. Danke. Gut, so warum er mit Hallo Marcel anfängt, finde ich komisch. Aber ja, strange. Ist es wirklich, also ist es, das ist bei der PlayStation jetzt, bei der Bioshock Collection. Oder bei der Bioshock Infinite Collection. Ich habe jetzt nämlich mir, nachdem ich das gehört habe, auch die Bioshock Collection nochmal geholt, weil ich habe Bioshock auch nie durchgespielt. Den Anfang immer mal so ein bisschen angespielt und inzwischen habe ich auch mehr Ego-Shooter Stamina, dass ich das, glaube ich, auch mal durchspielen kann, ohne dass es mich so richtig nervt. Und es kostet ja irgendwie nur $15 gerade, die beiden. So. Und dann habe ich mir das auch geshoppt. Mal gucken. Muss ich dann auch nochmal eine Meinung haben, vielleicht dann in 5 Folgen. Da musst du dann auch mal eine Meinung haben, ja. Ja, immer. Das ist ja der einzige Grund, warum ich Spiele spiele, damit ich eine Meinung habe, damit ich darüber sprechen kann. Ja, Spaß machen das ja schon lange nicht mehr. Nee. Wo kämen wir da hin, wenn Spiele Spaß machen würden? Spiele machen immer nur Meinung und sind politisch. Kommen wir zum ersten News-Thema und da zeichnet sich tatsächlich ab, was wir ja schon länger vermuten und was nicht nur wir schon länger vermuten, sondern auch der Rest der ganzen Apple-Bagage. Der 10. September ist höchstwahrscheinlich das Datum, an dem der iPhone-Event stattfinden wird. Ja, man hat in, ich glaube, irgendeiner Beta von 13.0 noch, hat man ein Image gefunden, das irgendwie darauf hindeutet, dass es, also das, in dem steht drin, hold, also das Bild heißt, glaube ich, hold for release und das ist irgendwie auf den 10. September datiert oder irgendwie so. Und das war wohl letztes Jahr auch so, dass es da ein hold for release Bild gab und das dann auch koinzidiert hat mit dem Event. Ja. Hold for release und dann das Datum ist der Dienstag, der 10. auf genau. Bild. Genau. Screenshot. Ja. Ich habe ja letztes Mal so in die Xcode-Ding reingeguckt zum Entpacken, weil ich habe ja ein bisschen Nerv, weil dieses XIP, das man da so bekommt, das dauert ja ungefähr so einen halben Tag, bis es entpackt ist. Ja. Und das macht es ja nicht, wenn man das zum Beispiel nochmal zippt und entpackt, dann dauert es so normale Zeit. Das Packen selber dauert natürlich ewig. Da habe ich mal reingeguckt, wie viele Files denn in so einem Xcode drin sind. Und das waren 450.000. Und dann haben wir gedacht, okay, das kann auch ein bisschen dauern. Irgendwo das Problem liegt wahrscheinlich schon auch woanders. Die Geschichte ist, es sind wahrscheinlich so viele, weil die SDKs halt alle drin sind und die Simulator-Geschichten auch alle mit drin sind und das ist jeweils komplettes iOS, tvOS und watchOS getrennt nochmal drin und keine Ahnung. Und deshalb packen sie es wie Schwein und dauert alles ewig. Es hat ja irgendwann mal angefangen auch, dass man die da die Simulator-Verzeichnisse, wenn man da die Ressourcen anguckt, dass macOS die auch anzeigen kann. Weil früher war es so, dass nicht OptiPNG, sondern PNG Crush mit den PNGs macht, nämlich die Byte-Order umdrehen, also RGB-Werte umdrehen, so dass es irgendwie schneller zu laden ist. Das hat dazu geführt, dass man es auf dem Mac nicht angucken kann. Aber irgendwann haben sie mal eingeführt, dass man es trotzdem quick looken kann. Und da kann man praktisch auch durch die Ressourcen-Safari gehen in der entsprechenden Xcode-App, sogar, wenn man will. So. Wollte ich nur mal gesagt haben. Guter Hinweis. Ja, also wenn der Event dann tatsächlich am Dienstag, dem 10. ist, dann wird das bedeuten, dass das Telefon am 20. vermutlich kommt. Weil, ja, normalerweise ist immer der Freitag auf den Event ist das Vorbestelldatum und der Freitag nach dem Event ist quasi, also der in der nächsten Woche dann, ist der, wo es dann ausgeliefert wird. Ja, spricht ja auch nichts dagegen, oder? Dass es rauskommt jetzt so. Ja, da sind wir schon beim nächsten Thema quasi. Es sprach ja schon einiges dagegen, wenn man sich so die 13.0 Beta angeguckt hat. Aber Apple hat jetzt tatsächlich die Entscheidung gemacht, okay, wir schneiden jetzt die ganzen Features raus, die noch nicht fertig sind. Das hat man ja im Laufe der letzten Seeds schon gemerkt. Und ist jetzt tatsächlich dazu übergegangen, den Developern, die auf dem Seed-Pfad sind, schon mal die 13.1 Beta reinzudrücken. Mhm. Weil sie die 13.0 jetzt quasi release-candidated haben. It's a first. Ja. Dass die Punkt 1 Beta vor dem Release der Punkt 0 rauskommt. Und ich weiß, also ich fand ja Gruber Spin drauf, dass das eine gute Sache sei, fand ich ja schon sehr gewagt und ein bisschen arg Brownie Points sammeln, weil es ist natürlich schon eine Katastrophe, die man jetzt in irgendeiner Form halt mit, durch die man durch muss. Aber ich weiß gar nicht, also ich kann jetzt, ich habe das Xcode Beta hier auf Nicht-Catalina installiert. Und ich kann irgendwie gar nicht den 13.1 Simulator oder 13.0 Simulator, also das ist, da habe ich gar nicht mal beide. Hm. Finde ich ein bisschen komisch, dass ich jetzt nicht beide Simulatoren auch habe, weil ich muss ja schon auch dann gegen beides noch testen für die Woche, wo es draußen ist. Es ist aber so spannend jetzt, wie das dann läuft, also weil da muss jetzt irgendwann ja der Xcode GM auch kommen und also damit du überhaupt für 13.0 Apps entwickeln und submitten kannst. Und ob der dann auch 13.1 schon als Beta unterstützt oder nicht, oder ob du dann definitiv zwei Xcodes, drei Xcodes parallel betreiben musst. Hat jemand die das Update jetzt mal sich gezogen und hat jemand geguckt, ob Mail, ist Mail wieder, also kann Mail Multi-Window oder bist du auf dem iPad? Ach, auf dem iPad habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber sieht Mail wieder so aus, also haben sie Mail auch nochmal zusammengehackt oder ist Mail neu? Mail sieht so neuisch aus. Neuisch aus? Haben sie das dann doch gelassen? Ja, können sie auch, glaube ich, nicht, weil ohne Multi-Window Compose ist es halt ein bisschen tragisch auch. Naja, ich bin nach wie vor, also ich werde nicht nur auf die, also mit dem Announcement jetzt werde ich nicht nur auf die 13.1, sondern wahrscheinlich eher auf die 13.1.1 oder, oder 13.2 warten. Es glaubt doch keiner, dass das in irgendeiner Form gut funktioniert. Und Catalina ist ja auch so eine spannende Update-Geschichte. Da will ich ja auch nicht direkt hin, weil 32-Bit halt nicht mehr geht. Und was weiß ich im Moment. Mein Snapscan kann, glaube ich, im Moment immer noch keine 64-Bit zum Beispiel. Ja. Und Co. Da werden diverse Apps noch auffallen als ups. Wie war das? Steam gibt es mittlerweile im 64-Bit, oder? Ich habe gerade ein Update geladen. Ich weiß nicht, ob das Update ein 64-Bit-Update war. Aber das hat sich bei mir auf jeden Fall immer sehr, sehr noch beschwert, dass man hier. Bei mir auch. Ja. Ich beende es mal und starte es neu. Dann kommt die Meldung. Jetzt Steam starten. Was soll falsch laufen? Was kann schief gehen? Während dein Steam startet, wollte ich noch anmerken, das heißt halt auch, dass 13.0 jetzt nicht mehr signifikant stabiler gemacht wird. Weil der Branch ist jetzt zu quasi für alles außer In-House-Fixes. Was ja auch zum Kotzen ist, weil da wahrscheinlich noch ein bisschen was passiert ist seit der 7er Beta. Das aber jetzt nicht bei den, also das bisschen, was passiert ist, kommt dann wieder nicht bei den Clients an, so die jetzt weiterentwickeln. Im Endeffekt, wenn du jetzt iOS-Entwickler bist, dann machst du halt für 13.1 und Systemfeatures machst du sowieso keine an Tag 0, weil du bist ja nicht wahnsinnig, oder? Ja, also auch so Sachen, du weißt ja jetzt gar nicht, ob, also du weißt schon, aber du kannst dich halt nicht, also du kannst, konntest, hättest halt sowieso nicht planen können, mit 13.0 zu releasen, wenn du jetzt irgendwie so Features benutzt, die halt jetzt delayed sind. Also zum Beispiel so Sachen wie transparentes HIVC, das ist halt jetzt in 13.1 und nicht mehr in 13.0. Ah. Und so musst du halt für jedes Detail-Feature, das irgendwie in der WWDC angekündigt wurde, jetzt irgendwie mittracken, ob das jetzt gerade in welcher Beta das jetzt gerade stattfindet. Was ist jetzt eigentlich der Grund, dass jetzt die 13.0 raus muss? Naja, das iPhone. Telefon. Hardware. Also das ist wirklich so eine ganz harte Deadline, die können sie nicht kippen, weil die können das nicht mit einer alten Version noch, da geht die Hardware nicht. Mhm. Okay, ja, und dann da sind noch nicht mal 2 Wochen hin, das heißt, genau, bis das zum muss Event, ja, das heißt, das ist schon super knapp, knirschig. Und das Ding muss ja wirklich auch noch durch, das ist ja auf dem Factory drauf, so, also die müssen ja das in das Device reinpacken, bevor sie es zu dir shippen auch noch. Das ist ja nicht nur so. Muss auf mehrere 100.000 Geräte installiert werden. Das ist sehr lustig. Ja. Sehr amüsant. Also ich bin froh, dass ich da nicht mehr direkt mit beschäftigt bin. Aber ich, du hast passenderweise dein Engineer-T-Shirt an heute. Ja. wo stand denn das hier eigentlich, ob das 64-Bit ist? Irgendwo konnte man das sich angucken. Mit Apfel E könnte man das mal sehen, oder? Ja, aber das steht da irgendwie nicht, glaube ich. Oh. Aber es gab dann im Process-Ding gab es doch immer was, ob das 64-Bit ist oder nicht. Ist alles 64-Bit jetzt oder was. Hm. Da war so eine extra Spalte. Spalte. Irgendwas. Ja, da musst du halt mit Lipo gucken. Kind, ja. Steam ist 64-Bit jetzt. Ah, seit dem kind. Update heute. Okay, da hat jemand auch knapp News. Kalkuliert. Ja. News. So, ja, 13.1, super creepy. Ich kann auch nicht nachvollziehen, wie man das irgendwie noch positiv werten will. Also ich habe auf Twitter auch ein paar Entwickler gelesen, die dann irgendwie meinten, ja, ich finde das ganz gut, weil das entzerrt dann die Entwicklung so ein bisschen und man muss halt dann irgendwie davon ausgehen, dass was auf der WWDC so gesagt wird, dass das halt irgendwann in 13.x passiert. Und das ist ja ganz gut, weil dann löst sich da so ein bisschen der Innovationszyklus von diesem neuen Hardware-Fixpunkt. Und naja, gut, das könnte man jetzt so sehen, aber hier konkret in diesem Fall ist das in keiner Weise so geplant, denke ich. Die Apple-Fanboys. Ja. Ich meine, wir haben Glück, dass die Geräte sich selbst updaten können. Ich habe ja beruflich mit Autos zu tun und da, wenn bei irgendeinem Modell von der Autofirmware was abgeschnitten wird, dann ist das so. Aber die Teslas daten sich doch auch selbst ab, oder? Die Teslas, die haben aber die Air-Update, ja, das stimmt. Aber das gibt es fast nirgendwo. Also die haben allerdings dann andere Probleme. Ich weiß von einem Autohersteller, die das irgendwie machen wollen, aber ich weiß nicht, wie der Status da ist. Und ansonsten musst du halt zum Händler fahren und dir es vom Händler drauf flashen lassen und das tun halt die allerwenigsten. Ja. Nun gut, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Vor allem dann auch, wenn vermutlich nächste Woche feststeht, dass der Event tatsächlich am 10. ist und dann noch da noch so ein bisschen mehr Details durchsickern. Stimmt eigentlich. Es ist jetzt wirklich ja noch weniger, also nicht mal ganz 2 Wochen. Normalerweise müssten doch die Einladungen auch raus sein, oder? Ja, ich gehe davon aus, dass die Einladungen vermutlich jetzt, wenn ihr das hört, schon draußen sind, weil typischerweise ist es so, dass wir über was spekulieren und das passiert dann, während ich das Pfeil schneide. Wenn nicht, dann wahrscheinlich Anfang nächster Woche. Gut, kommen wir von diesem nicht erfreulichen Thema zu einem wesentlich noch nicht erfreulicheren Thema. Es gab nämlich vorgestern, war es glaube ich, ging es los, im Rahmen, ich denke auch in Vorbereitung auf PAX, weil da halt irgendwie die Industrie sich wieder trifft, gab es diverse Enthüllungen in Sachen, wer wen abused hat in der Game-Entwickler-Szene. Es geht im Wesentlichen dann um Männer, die Frauen sexuell und anderweitig abused haben. Insofern Triggerwarnung. Aber auch ganz grundsätzlich abusive Menschen, die da irgendwie geoutet worden sind. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei einer Liste von 10 Typen oder so, aber man verliert dann auch langsam den Überblick, weil es offensichtlich so viele Arschlöcher gibt in die Game- und Game-Entwicklungsszene. kann man sich mal angucken, kann man dann auch mal gucken, ob man vielleicht dem einen oder anderen folgt und dann drüber nachdenken, ob man das, also auf sozialen Medien und ob man das dann noch tun möchte. Insofern, es ist ein grundlegendes Problem und es ist halt irgendwie auch so ein bisschen traurig, dass es auch diese konzertierten Aktionen braucht, um da überhaupt ein Echo zu erzeugen, auch wenn man jetzt nicht weiß, ob da überhaupt jetzt was passiert mit. Aber wenn man sich in der Vergangenheit anguckt, wie zum Beispiel von Extra Credits dieser Haupttyp irgendwie auch im Gespräch war als ein Abuser und das einfach keine Konsequenzen hatte, weil es halt einfach zu einem Zeitpunkt passiert ist, wo da keine Aufmerksamkeit drauf gefallen ist. Und insofern gut, dass es diesmal so ein bisschen mehr im Vordergrund schwingt. Ob es Konsequenzen hat, muss man sehen. Ja. Was erschreckend ist für mich, ist, wie viele das jetzt auf einen Schlag sind, die da geoutet werden. Und man kriegt ja mit, dass es so eine Art Flurfunk gibt, dass so Leute und speziell Frauen sich abstimmen und sagen, hey, hör mal, geh mit dem vielleicht nicht allein in den Fahrstuhl rein und so. Aber es ist halt so. Das Problem ist irgendwie, du bist verratzt, egal was du machst. Wenn du so den heimlich vor Leuten warnst, dann kannst du nicht alle warnen und es wird nicht besser. Ja. Und wenn du jetzt die outest und dich gleich mit, dann hast du halt den Shitstorm deines Lebens im Hals. Und es gibt da irgendwie keine gute. Ich denke, deswegen ist das halt jetzt auch so eine Lösung. Es ist jetzt auch so eine Lawine, weil eine hat den Anfang gemacht und dann haben sich halt andere auch empowered gefühlt, über ihren Abuse zu sprechen. Ja. Aber ja. Ja, es ist halt zumindest mal die erste Tür offen. Eben. Mal schauen. Hoffentlich bleibt die Tür offen im Sinne von, dass zumindest entsprechend offen damit umgegangen werden kann in Zukunft und hoffentlich ist es auch dann weniger in Zukunft. Man glaubt ja immer so daran, dass es ein bisschen besser wird in Summe. Und dann kommt halt wieder, ich meine, jeder Bereich muss sich da erstmal so richtig fertig outen und dann mal durch und dann mal schauen. Dann mal toi, toi, toi. Ja, ich denke, gerade in der Game Dev Szene haben wir da noch sehr viel zu tun. Ja. Ja. Ich habe zumindest gelesen, dass jetzt von Alek Holowka das Studio sich von ihm getrennt hat. Genau, also Finji hat gesagt, oder auch die, also Alek Holowka ist ja der einer der Mit-Creators von A Night in the Woods. Und Finji ist der Publisher mittlerweile von Night in the Woods. Und sowohl Finji als auch das Night in the Woods-Team hat sich jetzt irgendwie von ihm distanziert und gesagt, wir machen jetzt ohne den weiter. Und das ist zumindest mal eine Konsequenz. Das ist in der Tat richtig. Apropos ohne den weitermachen. So, ohne Mitarbeiter weitermachen, tut wohl jetzt Telltale. Ja, ich hab das in unserer Agenda mit The Walking Telltale illustriert. Ja. Also es hat wohl eine Holding-Firma, die IP und den sonstigen Kram, der noch von Telltale virtuell existiert, aufgekauft. Und möchte das jetzt quasi wieder an den Markt bringen. Und die Herangehensweise ist wohl, sich irgendwie aus China Geld zu beschaffen und dann möglichst, wie schreiben Sie das so schön? Sie haben das so ultimativ dystopisch-kapitalistisch irgendwie beschrieben. Ich lese den Artikel gerade nicht. Hier, a streamlined structure with plans for strategic growth. Also man kann davon ausgehen, dass Walking Dead und Tales of the Borderlands und Wolf Among Us und so Kram wieder in den Stores auftaucht. Jetzt vielleicht mit Microtransactions oder so oder sonst irgendwie was Schlimmes. Fuck. So, es ist super positiver Ausblick von Map, wie immer. aber es ist auch eine sehr perfide Geschichte, weil im Endeffekt, also man könnte ja schon fast eigentlich denken, dass das geplant ist, dass das geplant war, dass man möglichst viele Leute möglichst günstig los wird nach dieser Katastrophenstory. Ja, also ich denke, wie Telltale untergegangen ist, da war ich relativ sicher, dass irgendwer diese IP kaufen wird, weil das ist halt schon wahnsinnig viel wert. Die, da ist ja unglaublich viel produziert worden. Hm. Und das ist was, je nachdem, in welchem Zustand die Assets sind, kann man es einigermaßen gut re-releasen. Das ist schon einiges wert. Jetzt werden wir sehen, wie das laufen wird. Ja. Ich habe keine Hoffnungen. Mal sehen. Dann können die wenigstens nicht enttäuscht werden. Ja. Ich habe hier noch Apple News nachgereicht, weil die jetzt so auf der Apple Newsroom-Seite sich selber nochmal eingefunden haben und man kann es zumindest kurz erwähnen. Das erste ist, Apple verkauft ja so an Independent Repair-Leute wieder ein bisschen mehr Originalteile, damit man ein bisschen besser reparieren kann, wenn man nicht direkt zu Apple geht. Das ist irgendwie eine Pressemeldung wert gewesen. Naja, das ist halt irgendwie wahrscheinlich wegen irgendwelchen Lawsuits, wo sie sich jetzt da eine bessere Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich müssen sie. Also insofern, das ist ein Spin, aber wir verlinken auch so die originalen Newsroom-Meldungen. Und die andere ist eigentlich die große Serie Mithöraktion ist jetzt ein bisschen dokumentierter worden und sie haben ein Statement dazu gegeben, was wie gespeichert wird und wieso, was sie machen. Der Default Mithör für die Quality Assurance passiert jetzt nicht mehr. Da kommt ein Opt-in dann, wenn du willst und selbst dann gibt es die Zuordnung nur wenig und Zeug wird aussortiert und das ist alles nicht so schlimm und wie wir apologize und wir haben erstmal alle Contractors rausgeschmissen. Genau. So, das, wobei natürlich, ob das jetzt ein disgruntled Apple-Mitarbeiter ist oder ein disgruntled Third-Party, ist dann auch wieder egal, weil wie wir gesehen haben, zum Beispiel an dem Touch Arcade League, nicht Touch Arcade, sage ich schon, ja super, Apple Arcade League, dass die internen Mitarbeiter, die Zugriff haben auf sowas, leaken ja auch. Also insofern toll, dass es ein Apple-Mitarbeiter ist. Vielleicht kann man den dann direkter verklagen in Amerika, aber im Wesentlichen derselbe Scheiß. Grundsätzlich aber ist so die Maßnahmen, die sie getroffen haben, sind relativ sinnvoll für das, dass man irgendjemand muss ja diese Scheiße doch auch mal so massieren, dass Siri nicht immer mitspricht. Also ich bin schon auch dafür, dass da QA passiert, weil das, die meiste Zeit spricht mein HomePod mit mir, wenn ich ihn nicht angesprochen habe oder sie. Ja. So. Und also was Siri teilweise so erkennt, ist schon auch einfach immer noch sehr abenteuerlich. Also, ja. Macht immer wieder Spaß, Zweiraumwohnungssongs zu requesten. Naja, auch so simple Sachen wie Remind me about Yogurt tomorrow, wenn ich einen neuen Joghurt mache in meinem Joghurtmaker, was da teilweise rauskommt an Sachen. Also letztens hatte ich You are ready. Als Reminder. So, danke Siri, das okay. Also es ist so gefühlt auch so Newton-Ausmaße. Und mich wundert es, dass es nicht das Desaster auch ist, pressetechnisch. Vor allem auch, weil die anderen halt schon auch besser sind. Naja. Es ist auf jeden Fall alles viel besser und alles wird gut und Apple ist voll Privacy, TM. Ja, und ich habe irgendwie zwei HomePods, die nerven. Zwei? Aber die können sich miteinander unterhalten. Genau, das auch. Also nee, man kann die synchronisieren. Also mit einer geilen UI kann man die dazu bewegen, dass die die gleiche Musik spielen mit AirPlay 2. Ist aber nicht so leicht, das wirklich zu aktivieren, so dass die spielen. Und wenn man es ihnen mit Siri aktiviert, es ist schwierig. Das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Sie klingen gar nicht so schlecht, aber sie sind eigentlich mehr nervig als nicht. Und immer, wenn man da mal drüber putzt und es aus Versehen anmacht, ist auch blöd. Was auch super ist, inzwischen ist es so, dass die Lautstärkeregelung von deinem iPhone den HomePod regelt, wenn du auf dem HomePod Output machst. Und wenn du dann zufällig, während du das Kind durch die Gegend trägst, dann in der Hosentasche auf die Lautstärke drückst, weil es irgendwie die Hose so ein bisschen verdrückt, während du das Kind hältst, dann wird es auf einmal saulaut und das Kind wird taub und du kannst es irgendwie nicht leiser machen, weil du hast keine Hand frei. Und hey Siri, stopp, ist das Einzige, was du machen kannst, dann dimmt er schon mal wieder runter. Aber so, es ist grandios, was da alles schief gehen kann. Es sollte eigentlich eine Verbesserung sein. Ja. Ja, wir harren der Dinge, dass sie dann besser werden. Vorher kommen wir aber noch zum Konsum, der ja unsere Pflicht ist in dem kapitalistischen System, in dem wir leben. Und deshalb seien diese Woche für euch als Pflichtveranstaltung empfohlen. Erstens, Farlorn Sales, diesmal in der Variante für Switch. Ja, ich habe Marcel nie richtig zugehört, wie er davon gesprochen hat. Ich wollte es jetzt mal nachhören, aber dummerweise ist das Podlove-CDN gerade down, also konnte ich es nicht nachhören. Ah. Und ja, so ist es nun mal. Ich habe keine Ahnung, was man ohne Podlove. Ja, wie? der Player dann nicht. Ah, der Player dann nicht, ja, gut. Ich will es ja nachhören, was Marcel dann dazu gesagt hat. Kannst du dein RSS gleiche sammeln, aber es ist eh auch schon wieder lang genug her. Also, weil man es der letzte Mal gesagt hat, ist jetzt für die Switch draußen, dann gedacht, okay, da ich nicht auf Steam mit Controller kaufen wollte, auf dem Mac, ist es jetzt mein Moment, wo ich mir das jetzt mal kaufe auf der Switch. Ist auch nicht so teuer, $15 oder sowas. Und sieht hübsch aus. Und dann habe ich es auch durchgespielt, weil ich gerade krank war die Woche auch noch. Und muss sagen, es ist ein recht feines, aber ein etwas... es hat mich nicht so mitgerissen, Story und stimmungsmäßig. Also optisch ja und spielerisch eigentlich ist alles ganz rund und man macht so dahin, aber irgendwie das Ende ist so ein bisschen ein Flop, meiner Meinung nach. Und so dieses ganze Warum und Wie... hat man so ein bisschen, aber es ist hübsch gemacht. Also es ist irgendwie so, es fehlt einfach ein bisschen. Also entweder an einem schickeren Ende oder an einem an mehr so, wer bin ich eigentlich? Wie ist die Stimmung? So ging es mir dann damit. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gespielt habt. Also als Erlebnis, um es mal durchzuspielen, kann ich es empfehlen. So, das ist auf alle Fälle sein Geld wert. Aber es ist jetzt nicht so eine so ein Bogen wie jetzt bei Inside oder Journey, der dann wirklich so nochmal so eine Harding macht, finde ich. Ja, wer gerne nachhören möchte, was Marcel gesagt hat, dem sind die Folgen 327 und 328 ans Herz gelegt. Wenn unser Player auf der Webseite bis dahin wieder geht, dann vielleicht sogar auf unserer Webseite. Ja, als nächstes wollte ich kurz ein ganz nettes Jump'n'Run ist es nicht wirklich, aber so ein bisschen vom Gefühl. Witcheye heißt das gute Ding und das beschreibt auch schon ganz gut, was man da in diesem Spiel dann tatsächlich auch spielt. Nämlich man ist das Auge einer Hexe und dieses Auge bewegt sich durch ein Labyrinth von Gegnern und Mini-Bossen und allem Möglichen und man muss dieses Auge steuern und das funktioniert plattformgerecht mit einer Wischsteuerung. Das heißt, das Auge bewegt sich immer in die Richtung, in die man wischt. Wenn man einmal tappt, hält das Auge an. Wenn man wieder wischt, fliegt das Auge weiter in die Richtung, in die man gewischt hat. Und mit dieser Mechanik kann man eigentlich ganz nett sich da durch diese Level durchnavigieren, die Gegner irgendwie Mario-Style von oben oder von unten oder von der Seite, je nachdem, wo sie jetzt gerade verwundbar sind, quasi andotzen und damit kaputt machen. Und dafür bekommt man dann Edelsteine und oder Schlüssel oder was auch immer, um dann weiterzukommen im Level. Funktioniert gut. Die Musik ist sehr gut, finde ich. Also da hat definitiv jemand Musik gemacht, der schöne achtbittige, muss man sagen, Musik machen kann. Ist auch so ganz grundsätzlich eigentlich ganz hübsch anzusehen, nett zu spielen. So für einen Zeitvertreib zwischendurch ist das eine ganz gute Sache. Cool, muss ich auch mal machen, weil ich habe es mir geshoppt, weil so von der Idee her fand ich super mit der Steuerung und so, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu spielen, beziehungsweise irgendwie auf iOS spielen kommt mir gerade wenig in Sinn, nervigerweise eigentlich. Ist es kein super Bringer oder so, aber ist auf jeden Fall eins der iOS-Spiele in letzter Zeit, die überhaupt so ein bisschen Zeitinvestitionen wert waren für mich, außer Minecraft. Ja, und als letztes haben wir auf der Agenda ein weiteres Spiel von Terry Kavanagh, auch mit sehr guter Musik von meiner Lieblings-8-Bit-Musikerin. Es geht um Dicey Dungeons. Ja, und die Webseite ist super cool, die ist nicht fertig. Das ist ein weißer Hintergrund mit Dicey Dungeons is out now. Zwei Links auf Steam und auf Itch.io. Wow. Und To-Do-Webseite drunter. Ich finde das ein sehr schönes Ding. Das ist sehr gut. Ja, weil auf Itch.io ist natürlich schon auch ein bisschen Webseite, weil man kann es ja kaufen. Ja. Aber so finde ich sehr schick. Also ich habe es auf Steam gekauft. Ich habe es irgendwie, mir ist es durch die Timeline geflogen. Irgendwie, ich glaube, von Cable oder so. Hat irgendwie gemeint, uiuiui, ich will das spielen. Und dann habe ich gesehen, ein Dice-Placing-Game, Roguelike, Card-Zeug. Für mich ist es was. Was ist Dicey Dungeons? Dicey Dungeons ist eben ein Roguelike. Man spielt als Würfel. Also es ist, die Rahmenhandlung ist, man ist in so einer Quizshow und wird zum Würfel verwandelt und spielt dann so einen Würfelcharakter. Also man hat unterschiedliche, also 5 oder 6 unterschiedliche Characters sind, die sich auch ein bisschen anders spielen. Und man hat im Endeffekt 6 Level zu durchstehen, wo mehrere Gegner zu besiegen sind und ein bisschen seine Powers zu verbessern sind und selber aufzuleveln ist, wenn man selber aufzuleveln ist. Wie funktioniert ein Kampf? Also im Endeffekt muss man die Kämpfe durch. Ein Kampf funktioniert so, dass du deine Würfel würfelst und dann kannst du die Würfel einsetzen auf deinen Fähigkeiten. Und zum Beispiel der Warrior am Anfang hat die Zusatzfähigkeit, dass er Würfel neu würfeln kann. Das ist praktisch so eine einfache Einstellung. Oder hat jetzt so einen, okay, jetzt du machst die Würfelaugen Anzahl Schaden beim Gegner. So eine Karte auch, die ist dann, wenn die benutzt ist bei dem Wurf, dann ist sie verbraucht, kommt aber beim nächsten Mal wieder. So, beim nächsten Wurf. Und so kann man nach jedem Kampf kann man auf der Karte, so, da ist so ein bisschen Karte in jedem Level, rumlaufen und da gibt's Zusatzfähigkeiten, die man einsammeln kann, die sind ein bisschen zufällig und da gibt's eben mehrere verschiedene, also Würfelaugen verändern gibt's da zum Beispiel oder Schild auch haben oder es gibt so Statusgeschichten, dass man den Gegner dran hat, auch dran hindert, seine Fähigkeiten zu benutzen und so Geschichten. Das ist relativ einfach und es ist wirklich so ein Dice-Placing-Game im Wesentlichen. Also man würfelt eine Anzahl an Würfel und die werden immer mehr mit der Zeit und die setzt man dann auf seine Fähigkeiten ein, dann löst man seine Fähigkeiten aus, um dann im Endeffekt diesen Kampf dann durchzustehen und der Kampf beginnt, man selber beginnt immer mit einem Angriff beim Kampf, also hat die Initiative und der Computergegner jeweils mit den verschiedenen Charakteren spielt nach denselben Regeln grundsätzlich, hat aber natürlich ein paar Twists und so und ist so ein bisschen Kiddie-Style animationstechnisch gemacht, also ganz nett, also ich mag's so und spielt sich schön dahin, also ist nicht besonders schwer für am Anfang so und wird dann schon ein bisschen härter, es ist relativ viel Content so, also ich bin noch lange nicht durch mit allen Charakteren, habe nicht alle Charaktere freigeschalten, es ist sehr abwechslungsreich, weil die Charaktere selber sehr viele unterschiedliche Eigenschaften haben, also wirklich die das Spiel so richtig verändern. Also der erste ist, hat man eben so diese Würfelcharakteristik, dann gibt es so einen Roboter, der hat dann im Endeffekt, der darf so oft würfeln, bis seine Maximalsumme erreicht ist und wenn du überbietest, dann tiltet er so und das ist ganz nett und das ist ein bisschen eine andere Mechanik. Dann gibt es einen Erfinder, der jedes Mal eine seiner eigenen Sachen kaputt macht, um zusätzlich so seine Erfindung zu haben. Der hat praktisch einen relativ guten Eigenschaftsdurchlauf. Dann gibt's den Dieb. Das ist so der zweite Charakter, der benutzt immer eine von den gegnerischen Fähigkeiten mit. Und das ist alles sehr schön gemacht. Also spielmechanisch ist es alles sehr schön auf den Punkt austariert. Könnte es noch ein Hauch besser sein, aber ist auch spaßig genug. Also wie gesagt, mir ist es ein bisschen zu einfach manchmal und ein paar Sachen sind zu schwer. Also da könnte es ein bisschen länger noch durchgehangen sein. Aber ich bin da jetzt auch sehr verwöhnt von Slay the Spire, die sich ja so über 1,5 Jahre Zeit genommen haben, das irgendwie so rund zu machen, dass Spaß macht, das Spiel nämlich auch immer noch wiederum. Ich kann es empfehlen, jetzt mit dem Update kann man es auch auf mehreren Computern spielen, weil Steam Sync endlich mit drauf war. Das habe ich am Anfang ein bisschen nervig gefunden. Ich habe auf meinem Mac gestartet und musste dann irgendwie die Files raussuchen, die ich mir dann rüber kopiert habe, auf mein MacBook, um weiterzuspielen. Weil ich da wieder von vorne begonnen hatte, das hat mir nicht so gefallen. Aber so insgesamt sehr feines Spiel, wer so Spiele mag, so Roguelikes mit dem Anstrich, dem sei das sehr ans Herz gelegt. Ja, ich habe irgendwie auch vor geraumer Zeit mal die Alpha geshoppt, weil ich einfach Terry Kavanagh und auch Chipsel, die Musik gemacht hat und die auch die Musik für hier Super Hexagon gemacht hat, unterstützen wollte und sie haben da schon sehr lange dran geschraubt. Insofern ist es gut, dass sie jetzt da mal fertig sind mit. Ja, ist auch sehr fein geworden. Ja, das ist schön. Ob diese Folge sehr fein geworden ist, darüber können wir jetzt nichts sagen. Sie ist auf jeden Fall fertig auch. Und wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Fanboys. Servus. Tschüss.